Notenbankpolitik und Fiskalpolitik. Ein wichtiger Rückkopplungsmechanismus. Die Märkte und ihre Sprecher, die unbegrenzte Anleihekäufe der EZB fordern, um den Euro zu retten, sehen nur die eine Seite der Medaille, nämlich das Risiko, dass das mangelnde Vertrauen in die Staatsfinanzen der Eurozone zu einem Zusammenbruch der Anleihemärkte führen und damit die Insolvenz einzelner Euro-Länder zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung machen könnten. Sie vernachlässigen hingegen gern die andere Seite, nämlich, dass die Aussicht auf irgendwelche Formen eines Bailout, seien es Eurobonds und andere Methoden der gemeinsamen Haftung für Schulden oder sei es die Garantie kurzstützender Ankäufe durch die EZB, die nationalen Anstrengungen für eine strikte Konsolidierungspolitik nicht fördern muss, sondern eher lähmen kann. Hier kommt eine wichtige Rückschleife ins Spiel. Die Frage nämlich, ob die nationalen Akteure auf einen Bailout entweder durch die Gemeinschaft der Euro-Staaten oder durch die Notenbank als Länder of Last Resort hoffen können, beeinflusst sowohl ihren Willen als auch ihre Fähigkeit, sich zu unangenehmen Entscheidungen durchzuringen. Solange Italien im Sommer und Herbst 2011 darauf vertrauen konnte, dass die Erweiterung des Ankaufsprogramms der EZB auf italienische und spanische Anleihen an den Märkten das Schlimmste verhindern würde, schlich die Konsolidierung des Haushalts unter dem Ministerpräsidenten Berlusconi müde dahin. Erst der dramatische Zinsanstieg an den Märkten, weil die EZB eben nicht so viel italienische Anleihen kaufte wie erhofft und weil der neue EZB-Präsident Draghi entsprechenden Erwartungen recht klar entgegentrat, erzwang den Regierungswechsel und bewirkte, dass die neue Technokratenregierung unter Mario Monti schnell ein glaubwürdiges Konsolidierungsprogramm vorlegte. Nach einigen Wochen im Amt wurde EZB-Präsident Draghi in dieser Frage grundsätzlicher und erklärte in der Pressekonferenz zum Treffen des EZB-Rates am 8. Dezember 2010, die Verantwortung für die Staatshaushalte liege bei den Regierungen. Es sei von äußerster Wichtigkeit, dass sie für stabile Finanzen sorgten. Die EZB werde nicht als Staatsfinanzierer auftreten. Mehrfach betonte er in dieser Pressekonferenz, dass es das EZB-Mandat und den Geist der Verträge verletzen würde, wenn die Zentralbank unbegrenzt Staatsanleihen kaufen würde. Auf die Frage, ob die EZB im Extremfall Schulden von Euro-Staaten monetarisieren werde, antwortete Draghi: Die Antwort ist nein. Damit stehe die EZB in der besten Tradition der Bundesbank. Gezielt bezog Draghi im Herbst 2011 die kritische Position der Bundesbank zu Anleihekäufen in die Formulierung seiner öffentlichen Stellungnahmen ein und achtete darauf, nicht den Druck von den Südeuropäern zu nehmen, ihren Konsolidierungskurs fortzusetzen. Damit enttäuschte Draghi die Märkte sehr, wie man dem missmutigen Ton der Berichterstattung in der Financial Times entnehmen konnte, die sich seit Wochen dafür stark gemacht hatte, dass die EZB endlich ihre Rolle als Lender of Last Resort annehmen müsse und allen jenen, die diese Position vertraten, breiten Raum eingeräumt hatte. Seine Äußerungen hatten umso mehr Gewicht, als sie exakt an dem Tage fielen, als der große Krisengipfel des Europäischen Rates zur Verankerung von mehr finanzieller Verantwortung im Euroraum begann. Draghi hatte den oben beschriebenen politischen Rückkopplungsmechanismus offenbar verstanden und nutzte ihn gezielt, um gegenüber der Finanzpolitik der Euro-Staaten mehr Druck aufzubauen. Damit folgte er einer klassischen Tradition der Bundesbank, welche die Geldpolitik immer wieder zur Disziplinierung der Finanzpolitik genutzt hatte. Auch Draghi konnte damit den ursprünglichen Sündenfall vom 9. Mai 2010, als das Ankaufsprogramm für griechische, portugiesische und irische Anleihen gestartet wurde, nicht mehr rückgängig machen. Und er wollte dies vielleicht auch nicht. Dies vorausgesetzt, rückte er aber doch ziemlich nah an die Positionen, die Bundesbankpräsident Weidmann in den Wochen und Monaten zuvor immer wieder formuliert hatte. Dabei mochten jene Erfahrungen eine Rolle spielen, die Draghi in den 90er Jahren als Staatssekretär im italienischen Schatzministerium gemacht hatte. Dort hatte er nämlich die Konsolidierung des italienischen Haushalts im Vorfeld der Währungsunion stark geprägt. Er hatte die Bedeutung äußeren Drucks für politische Entscheidungen offenbar damals verinnerlicht und schien gewillt, die Macht der EZB für diese Zwecke auch strategisch einzusetzen. Mit der extremen Ausdehnung und Erleichterung der Kreditgewährung an die Geschäftsbanken fand die EZB unter Draghi allerdings andere Wege, um indirekt auch die Finanzierung von Staatsschulden zu erleichtern. Damit beginnt die bereits in den USA und Großbritannien beobachtete Fiskaldominanz in der Geldpolitik, die dort im Quantitative Easing zum Ausdruck kommt, allmählich auch die Geldpolitik der EZB zu prägen. Und die Zahl der Beobachter nimmt zu, die hierin ein wachsendes Inflationsrisiko sehen.